Hört ihr, Freunde, die beste und wirkungsvollste Form des Widerstands besteht darin, ihn zu ignorieren. Wenn er zu dir sagt, hey, dieser Kellner hat dich schlecht behandelt, gib ihm kein Trinkgeld, dann gib ihm ein größeres Trinkgeld. Ignoriere den Gedanken. Manche sagen, widersprich ihm. Nein, sag stattdessen etwas Gutes. Ignoriere den Gedanken, lehne dich dagegen auf. Ihr wollt Rebellen sein? Rebelliert gegen den Teufel. Na los, rebelliert. Ignoriert den Gedanken. Ich habe das vor vielen Jahren gelernt, als ich eine Baustelle sah mit ein paar Bauarbeitern und ein paar hübsche Mädchen vorbeikamen. Ihr wisst, wie Bauarbeiter sind, oder? Sie hören auf zu arbeiten und machen so. Aha, jetzt fühlt sich jemand ertappt. Aber die coolen Mädchen gehen auf ihren High Heels einfach weiter. Sie schwatzen weiter mit ihren Freundinnen und lachen und ignorieren die Männer. Diese Männer trifft es am meisten, wenn man sie nicht beachtet. Sie wollen nur Aufmerksamkeit. Sie wollen gar keinen Kuss von dir. Sie wollen deine Aufmerksamkeit. Sie finden irgendwie ihren Spaß daran, wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Aber was machen die Uncoolen unter den Damen? Habt ihr das schon mal gesehen? Sie drehen sich um. Das habe ich auch schon gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Die beste Form des Widerstandes besteht darin, die Gedanken des Teufels einfach zu ignorieren. Wenn er sagt, ich bin pervers, fängst du an zu denken, vielleicht bin ich wirklich pervers. Oder ich bin süchtig. Ich bin krank. Ich bin immer krank. Er sagt immer, ich bin immer krank. Wenn du das für dich annimmst, fängt dein Körper an, darauf zu reagieren. Nein, Blick von dir weg. Das ist der Kern von Depressionen. Als ich das Evangelium der Gnade in einer der großen Kirchen in Palermo gepredigt habe, kam nach dem Gottesdienst ein alter Mann zu mir. Er sah aus wie ein Prophet aus dem Alten Testament mit weißem Haar und weißem Bart. Er kam zu mir und schüttelte mir die Hand. Später fand ich heraus, dass er einer der bedeutendsten Psychiater in Palermo war. Nicht wahr, Lawrence? Einer der bedeutendsten Psychiater von Palermo. Und er sagte, junger Mann. Ich liebe es, wenn man mich mit junger Mann anspricht. Ich will Ihnen etwas sagen. Wenn die Leute glauben würden, was sie gerade gepredigt haben, dann wären alle mit meinem Beruf arbeitslos. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Menschen ich schon in meiner Praxis hatte, die geglaubt haben, sie hätten die Sünde begangen, die nicht vergeben werden kann, und dass Gott ihnen nicht vergeben hat. Deswegen ist der Kern des Evangeliums die Vergebung der Sünden durch das Blut von Jesus Christus. Was bedeutet Vergebung? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich weiß noch, dass ich vor vielen Jahren als Teenager einmal ein Buch in die Finger bekam. Ich war schon von Neuem geboren, gerettet und vom Geist erfüllt, aber ich bekam dieses Buch in die Finger. Und ich bin mir sicher, dass der Autor es gut meinte. Aber er sprach darüber, dass wir unsere Rettung verlieren können, selbst wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, wenn wir nicht im Gehorsam vor Gott leben. Als ich das las, kroch die Furcht in mein Herz. Ich begann mich zu fragen, bin ich wirklich ganz gehorsam? Denn ich wollte nicht am Ende der Reise im Feuersee enden. Auf einmal war die Rechtfertigung durch Glauben einfach vergessen, weil mich nie jemand das Evangelium der Gnade gelehrt hatte. Ich fing an zu glauben, dass mir meine Sünden nicht vergeben waren. Und als ich das glaubte, also das Falsche glaubte, bemerkte ich, dass meine Gedanken sich veränderten. Es war, als hätten sich Tore geöffnet und lauter Schmutz und Lästerungen gegenüber Gott erfüllten meine Gedanken. Ich liebe Gott. Aber wenn ich zum Gottesdienst ging und im Lobpreis die Hände hob, dann hörte ich auf einmal schlimme Gedanken, Gotteslästerungen. Nur weil ich Gott gehorchen wollte. Je mehr ich mich anstrengte, umso schlimmer wurde es, besonders in meinen Gedanken. Ja, man kann sein Handeln im Griff haben. Aber du und Gott, ihr kennt auch diesen Teil hier. Wisst ihr, was ich meine? Hier findet der Kampf statt. Man hatte mir gesagt, wenn es in deinem Leben auch nur eine Sünde gibt, die du nicht gebeichtet hast, dann hat Gott keine Gemeinschaft mit dir. Also gab ich mir Mühe, all meine Sünden zu beichten, und ich nahm das sehr ernst. Ihr seht hier einen Menschen, der es so ernst nahm, wie es nur geht, alles mit Gott in Ordnung zu bringen und vollkommen gehorsam zu sein. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem sprach und dabei übertrieb, dann war das für mich eine Lüge. Also machte ich und bekannte meine Sünden. Gott, vergib mir. Erst dann konnte ich weiterreden. Wenn ich jemandem gegenüber keine guten Gefühle hegte, machte ich und erst dann konnte ich weitermachen. Irgendwann fiel das meinen Freunden auf, und ich verstand nicht, warum sie das nicht taten. Denn wenn sie wirklich glaubten und es stimmte, dass man wegen einer einzigen nicht gebeichteten Sünde aus der Gemeinschaft mit Gott verstoßen wird, dann musste man doch dafür sorgen, dass man jeder Einzelne beichtete. Nicht nur die Großen, sondern sogar Angst und Unglauben. Was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, heißt es in der Bibel. Also beichtete ich jedes Mal, wenn ich merkte, dass ich Angst hatte oder mir Sorgen machte. Und so geriet ich in die Abwärtsspirale einer Depression und kam an einen Punkt, an dem ich beinahe den Verstand verlor. Bei manchen glaube ich, dass sie ihn schon vor Jahren verloren haben. Aber ich konnte spüren, wie ich langsam meinen Verstand verlor. Und mein Kopf füllte sich mit lauter schmutzigen Gedanken. Ich wies sie zurück und beichtete meine Sünden. Ich stand mitten in der Nacht auf und beichtete. Ich weiß noch, dass ich einmal Fußball spielte. Ich war der Torhüter. Und ich rief einem der Spieler etwas zu, weil ich auf ihn wütend war. Dann wurde mir bewusst, dass ich nicht wütend sein darf. Ich bin ja Christ. Und der Ball ging ins Tor. Da dachte ich, irgendwas läuft hier falsch. Ich stand allen Ernstes da und brachte die Sache mit Gott wieder in Ordnung. Und Gott ließ den Ball ins Tor gehen. Ich meine, irgendetwas musste da doch falsch sein. Dann wurde ich ins Militär eingezogen. Ich absolvierte meine Grundausbildung. Und während ich rannte, beichtete ich meine Sünden. Ich meine, man wird schnell wütend auf die Ausbilder, weil sie einen ständig anschreien. Man wird permanent getadelt. Während ich rannte, betete ich die ganze Zeit, Herr, vergib mir, dass ich auf diesen Mann wütend bin. Herr, ich will das mit dir wieder in Ordnung bringen. Vergib mir, Herr. Eines Abends ging ich früh zu Bett. Die Kojen waren nicht schalldicht und ich konnte hören, was auf der anderen Seite der Wand geredet wurde. Dort saßen meine Freunde und einer sagte, er ist ziemlich komisch, oder? Warum macht er die ganze Zeit... Und der andere sagte, nein, mach dich nicht darüber lustig. Ich glaube, das ist was Religiöses. Auf einmal erkannte ich, wie man mich von außen sehen musste. Was für ein Zeugnis gab ich da eigentlich ab? Das war kein starker Glaube. Wo war die unaussprechliche Freude, von der in der Bibel die Rede ist? Wo war der Friede, der jede Vernunft übersteigt? Irgendetwas an meinem Glauben stimmte nicht. Und wisst ihr was? Ich fing an, es wieder zu vergessen. Ich respektiere den Mann, der dieses Buch geschrieben hat, aber ich fing an, nach dem wahren Evangelium zu suchen. Also glaubt bitte nicht, dass Pastor Prince das mit dem Gehorsam zu leicht nimmt. Ihr seht hier jemanden, der es so ernst genommen hat, dass er bei jedem falschen Gedanken und jedem unpassenden Gefühl sofort gebeichtet hat. Mehr als viele von euch. Man muss erst in diese Abwärtsspirale geraten sein, um die Gnade wirklich wertzuschätzen. Und dann hat Gott mir das Evangelium der Gnade gezeigt. Es geht nicht um deinen Gehorsam, es geht um den Gehorsam meines Sohnes. Ich war so erleichtert. Aber damit war der Kampf noch nicht vorbei. Der Teufel kam ständig und sagte, ja, aber du hast dies nicht getan, du hast das nicht getan. Und ich musste dem Teufel sagen, ja, aber schau auf ihn, schau Jesus an. Ich sage euch, der Teufel ist hinter euren Gedanken her. Ich weiß noch, wie wir, vor einigen Jahren, als unsere Gemeinde noch klein war, den ersten Fall von Besessenheit hatten. Pastor Henry war dabei. Wir beteten für diese Frau. Ich dachte, sie hätte einfach Ängste und Sorgen, also legte ich ihr meine Hände auf und sprach den Namen Jesus aus. Und im nächsten Moment kam aus ihrem Mund eine Stimme. Das war eine junge, sanfte Frau, ganz nett. Klein und schmächtig. Aber plötzlich kam aus ihrem Mund eine männliche Stimme, die sagte, Ihre Gedanken gehören mir. Ich kann es nicht richtig nachmachen. Ich bin eben unwiderruflich gerettet. Aber es klang so, Ihre Gedanken gehören mir. Und ich sagte zu Pastor Henry, okay, übernimm du das. Ich geh mal beten. Das tat ich wirklich. Ich ging nach nebenan und kniete nieder und sagte, Gott, hilf mir, rüste mich aus. Nach einer Weile ging die Tür auf. Pastor Henry kam herein und sagte, ich bete mit. Erst nach einer Weile wurde uns bewusst, dass sich niemand mehr um die Frau nebenan kümmerte. Ich sagte, lass uns beten, bitten wir Gott, dass er uns ausrüstet. Damals dachten wir brauchten noch mehr, als wir schon hatten. Bitte, Herr, rüste uns noch mehr aus. Dann gingen wir zurück zu der Frau und trieben den Teufel im Namen von Jesus aus. Ich weiß es noch ganz genau, Pastor Henry auch. In dem Moment, in dem der Dämon ausfuhr, stank der ganze Raum. Wisst ihr, wie es riecht, wenn man an einer Mülldeponie vorbeifährt? Genauso roch es im ganzen Raum. Ich dachte, und wäre am liebsten geflüchtet. Es war furchtbar. Ich hätte mich beinahe übergeben. Aber der Dämon war draußen. Auf die gleiche Weise, heißt es in der Bibel, sind wir für Gott der süße Wohlgeruch von Christus. Jeder Gedanke und jedes Wort, alles über unseren Herrn Jesus Christus, ist für Gott ein Wohlgeruch. Und in der Bibel steht, wir sind alle in Christus ein süßer Wohlgeruch für Gott. Viele Jahre, nachdem ich das Evangelium der Gnade entdeckt und es gepredigt habe, ich war also schon ein Prediger, aber es ist schon einige Jahre her, fragte ich den Herrn, Herr, gibt es Menschen wie mich da draußen? Ich höre viele Erlebnisberichte von anderen Menschen, aber ich suche Pastoren, die auch Gotteslästerungen und schlimme Gedanken im Kopf hatten wie ich, als ich noch nicht an das Evangelium geglaubt habe. Und Gott führte mich zu einem bestimmten Buch. Damals predigte ich schon lange das Evangelium der Gnade. Ich wollte einfach nur wissen, ob ich in guter Gesellschaft war. Ich wollte sehen, ob es noch andere Pastoren gab, gestandene Prediger, Leute, die von allen geschätzt werden. Und wisst ihr was? Gott zeigte mir jemanden namens John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat. Das am häufigsten verkaufte Buch der Geschichte nach der Bibel. Und ich kannte die Pilgerreise. Ich habe sie gelesen und auch den Film gesehen. Aber Gott zeigte mir ein Buch namens Überreiche Gnade für der Sünder Größten, die Autobiografie von John Bunyan. John Bunyan erzählt darin seine Geschichte. Und als ich sie las, sah ich, dass er fast das Gleiche erlebt hatte wie ich. Er schreibt Folgendes. Ich möchte euch etwas aus seinem Buch vorlesen. Er erzählt, dass er nicht glaubte, dass seine Sünden vergeben waren. Jedes Mal, wenn er die Bibel aufschlug, erfüllten ihn die Worte mit Furcht. Er hatte keine Gewissheit, dass seine Sünden vergeben waren. Er verstand viele Bibelstellen falsch, wie es auch heute viele tun. Wie zum Beispiel Hebräer 6. Darüber habe ich vor einer Weile gepredigt. Er hat Hebräer 6 gelesen und es hat ihm das Gefühl gegeben, er habe seine Erlösung wieder verloren. Und darüber schreibt John Bunyan. Zuerst ward mir all mein Trost genommen, dann kam ich in die Gewalt der Finsternis. Danach ergossen sich, zu meiner großen Verwirrung und Verwunderung, über meinen Geist ganze Fluten von Lästerungen wider Gott, Christus und die Schrift. In diesen Zeiten der Versuchung fühlte ich, wie mein Geist oft ganz plötzlich zum Fluchen oder Schwören oder Vorbringen kränkender Dinge gegen Gott oder seinen Sohn Christus und die Heilige Schrift missbraucht wurde. Als ich das las, sagte ich, Bunyan, du hast das Gleiche erlebt wie ich. Ich staunte, dass jemand Berühmtes wie John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat, in seiner Autobiografie von etwas erzählt, das ich auch erlebt hatte. Sein Sieg sah übrigens so aus. Er sagte, dass er eines Tages in England auf dem Land spazieren ging. Er blickte hinauf in den wunderschönen Himmel und spürte einfach Gottes Gegenwart. Und er hörte, wie der Heilige Geist in seinem Inneren diese Worte sagte. Sie leuchteten in seinem Geist auf. Die Worte waren, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Genau wie er hatte ich gedacht, dass ich meine Gerechtigkeit verlieren kann, wenn sie von meinen Werken abhängt. Wenn meine richtige Stellung kein Geschenk ist, sondern von meinen Werken abhängt, kann ich sie verlieren. Heute bist du gehorsam, du sitzt im Gottesdienst, aber morgen bist du vielleicht ungehorsam. Du hast keine Gewissheit, dass Gott immer bei dir ist und dir hilft, weil du nur auf deine eigenen Werke blickst. Doch der Heilige Geist sagte zu John Bunyan, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Das war alles. Und er sagt, dass es an diesem Tag gewesen sei, als sei der Himmel herabgekommen. Ich kann meine Gerechtigkeit als Mensch nicht verlieren. Sie ist im Himmel. Ich werde meine Rettung nicht verlieren, solange der Teufel nicht in den Himmel gehen und Jesus von seinem Thron stoßen kann, von seinem Platz auf der rechten Seite des Vaters. Und das kann der Teufel nicht. Er kann diesen Ort nicht einmal mehr betreten. Aber Pastor Prince, im Alten Testament steht doch, dass der Teufel vor Gott erschienen ist. Ja, aber Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt und hat das Heiligtum gereinigt. Vor einer Weile erklärte mir der Herr, dass dieser Platz Adam gehört hatte. Aber Adam beging Hochverrat und gab den Platz im Alten Testament dem Satan. Darum konnte der Satan im Himmel Menschen wie Hiob anklagen. Doch jetzt hat der Satan nichts mehr im Himmel zu suchen. In der Offenbarung hat er keinen Zugang zum Himmel, weil das Blut von Jesus alles gereinigt und erlöst hat. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass das Blut von Jesus das Heiligtum gereinigt hat. Was musste im Himmel gereinigt werden? Das habe ich Gott vor vielen Jahren gefragt. Ich weiß nicht, warum ich Gott Fragen stelle, die sonst niemand stellt. Aber so predige ich über Antworten, die die Leute heute suchen. Ich habe Gott also gefragt, was musste im Himmel durch das Blut von Jesus gereinigt werden? Denn ich hatte im Hebräerbrief gelesen, dass er in den Himmel aufgefahren ist und alles gereinigt hat. Das Heiligtum, das vollkommener ist als das auf der Erde, mit einem besseren Opfer, seinem eigenen Blut. Also fragte ich, was musste im Himmel gereinigt werden? Und der Herr zeigte mir, dass es einen Platz gab, der Adam gehört hatte. Aber er beging Hochverrat und Satan bekam diesen Platz. Und Satan nutzte ihn, um Gottes Kinder anzuklagen. Aber Jesus hat den Platz 7-mal mit seinem Blut besprengt. Und jetzt kann der Teufel nicht mehr dorthin kommen. Es stimmt nicht, dass der Teufel in den Himmel geht und dich anklagt, wenn du sündigst, und dass Jesus dann sagt, Vater, siehst du meine Nagelmale? Und der Vater sagt, nicht schuldig. Dieses Bild haben wir alle schon einmal gehört, nicht wahr? Aber das ist ein für allemal vorbei. Der Teufel kann das nicht mehr. Er klagt dich nur vor dir selbst an. Und er klagt euch voreinander an. Siehst du, wie er dich anschaut? Ja, er verachtet dich. Er respektiert dich nicht. Oder hast du gehört, wie deine Frau gerade mit dir geredet hat? Sie respektiert dich nicht mehr. Dabei ist sie eigentlich nur gestresst. Du könntest zu ihr gehen und sagen, wieso sprichst du in diesem Ton mit mir? Das tut weh, weißt du, es verletzt mich. Darf ich vielleicht wissen, warum? Und höchstwahrscheinlich hat es gar nichts mit dir zu tun. Aber der Teufel kommt und manipuliert deine Gedanken. Siehst du, wie sie mit dir redet? Sie respektiert dich nicht mehr. Such dir ein anderes Modell. Der Teufel lässt dir diese Gedanken durch den Kopf schießen und dann versetzt er dir eine Kopfnuss. Wie kannst du nur so etwas denken und du nennst dich Christ? Wer von euch weiß, dass der Kampf in unseren Gedanken stattfindet? Jesus wurde nicht ohne Grund an einem Ort gekreuzigt, der Schädelstätte genannt wird. Alles fängt hier an. Freunde, wir müssen von uns wegschauen. Ich möchte euch zum Schluss noch etwas sehr Wichtiges zeigen, das ihr fest in eurem Herzen bewahren müsst. Es wird euer Leben verändern. In der Bibel steht in 1. Johannes 4, Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn, sagen wir es alle zusammen, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gleich wie er ist, so sind wir. Wo? In dieser Welt. Amen. Wie Jesus ist. Es wäre schon gut genug, wenn er gesagt hätte, wie Jesus war, so sind wir. So wie Jesus war, als er am See Genezareth die Kranken heilte und die Aussätzigen reinmachte. Er war mächtig, heilig, er war gerecht, er war schön. Das wäre schon genug. Aber nein, so wie er jetzt ist, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, an der rechten Seite des Vaters sitzend, hoch über allen Mächten und Gewalten, allen Fürstentümern und Herrschaften und über jedem Namen, der genannt wird. So wie Jesus jetzt gerade ist, an der rechten Seite des Vaters, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Steht er unter Gottes unverhüllter Gunst? Dann tun wir das auch. Ist er gerecht? Dann sind wir das auch. Wir können noch einen Schritt weitergehen. Wir können sagen, so wie er gerade gesund ist, so sind wir das auch. Seht ihr, Freunde, wir werden nicht verändert, indem wir uns anstrengen. Wir werden verändert, indem wir ihn anschauen. Je mehr wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, desto mehr werden wir durch den Heiligen Geist verändert zu seinem Ebenbild. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal über die Stelle, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt, predigte, erzählte eine Frau am Sonntag danach, was sie in dieser Woche erlebt hatte. Sie war bei einer Mammographie gewesen und die Ärzte hatten Knoten in ihrer Brust gefunden. Sie sagte, der Arzt hatte ihr gesagt, sie solle abends zu einer weiteren Untersuchung wiederkommen. Sie hatte ein Bild des Knotens bekommen und einen Arztbericht, den sie mir später zeigte. Und auf den Bericht hatte sie geschrieben, wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Hat Jesus Knoten? Does Jesus have lumps? Das hatte sie geschrieben. Ich habe es gesehen. An diesem Abend betete sie, Herr, so wie du bist, ohne jeden Knoten, so bin ich in dieser Welt. Mehr sagte sie nicht. Und dann ging sie wieder zum Arzt und sie konnten keinen Knoten mehr in ihrer Brust finden. Noch am gleichen Morgen hatte sie einen gehabt. Abends war er nicht mehr da. Und jetzt hört zu. Raubt mir nicht meine Zeit. Hört zu. Hört genau zu. Geschah das durch ihre Kraft? Hatte sie versucht, den Knoten selbst zu entfernen? Nein, sie blickte auf seine Herrlichkeit, denn gleich wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Versteht ihr? Wenn wir mehr Gnade in unserem Leben haben wollen, müssen wir nicht mehr tun. In 2. Petrus steht Folgendes. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Je mehr Jesus enthüllt wird, je mehr du von Jesus erkennst, desto mehr wird dir Gnade und Friede zuteil. Friede heißt auf Griechisch Eirene, auf Hebräisch Shalom. Und das ist nicht nur innerer Frieden, auch Gesundheit und vollkommenes Wohlergehen werden euch mehr und mehr zuteil. So wie auch die Gnade mehr wird. Wer von euch will mehr Gunst in seinem Leben? Wer will Frieden? Gesundheit und Wohlergehen werden euch mehr und mehr zuteil, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Nicht indem wir mehr tun, sondern indem wir Jesus mehr sehen. Jeder Pastor, jeder Prediger des Evangeliums hat die Aufgabe, Jesus auf der Kanzel sichtbar zu machen. Die Kanzel ist kein Ort, um den Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind. Sie wissen, wie schlecht sie sind. Das sagen ihnen schon ihre Frauen. Die Kanzel ist der Ort, an dem wir ihnen zeigen, wie herrlich Jesus ist. Und je mehr sie die Herrlichkeit und Schönheit und Vollkommenheit und Vortrefflichkeit unseres Herrn Jesus sehen, desto mehr wird der Heilige Geist sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild verwandeln. Als Petrus Jesus ansah, wurde Petrus wie Jesus. Er stand über dem Sturm und über den Wellen. Und Petrus fing an, wie Jesus auf dem Wasser zu gehen. Aber als der Teufel ihn ablenkte und er den Blick von Jesus abwandte und auf den heulenden Wind und den Sturm blickte, wurde er wieder wie ein Mensch, der den Naturgewalten unterworfen ist. Doch nicht, solange er den Blick auf Jesus gerichtet hielt. Wenn du also gerade ein körperliches Problem hast, kannst du nur auf Jesus schauen. So wurden die geheilt, die von den Schlangen gebissen wurden. Sie blickten von ihrem Schmerz weg. So schwer es auch ist, von deinem Schmerz wegzuschauen und auf Jesus zu blicken, tu es. Dann wird sich der Heilige Geist um den Schmerz kümmern. Wenn du auf Jesus blickst, beginnt der Heilige Geist zu wirken.